Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Eigentlich sind U-Boote ein Rätsel. Kein Mensch mit einem gesunden Maß an Klaustrophobie käme je auf die Idee, sowas zu erfinden. Trotzdem wimmeln U-Boote nun schon seit rund 150 Jahren durch die Weltmeere. Die Welt hält den Atem an. Angst und Schrecken. Auf den Meeren werden Schiffe angegriffen. Etwas kommt aus dem Nichts, ein Stoß, ein Bumm, und das Schiff geht unter. Kann es etwas von Menschenhand Erschaffenes sein? Unmöglich. Die Konstruktion einer derart komplexen Maschine hätte Aufsehen erregt. Ein Tier? So schnell? So stark? In der kollektiven Fantasie scheint ein Riesen-Narwal auf, mit einem extrem langen und harten Stoßzahn. Professor Aronnax, der bekannte Naturforscher, begibt sich auf eine Schiffsexpedition, um dem Ungeheuer aufzulauern. Und eines Tages taucht es auf. Es ist groß, leuchtet und stößt 40 Meter hohe Dampf- und Wasserfontänen aus. Ein Wirbeltier, folgert der Professor. Klasse der Säugetiere, Gruppe der Fischförmigen, Ordnung der Walfischartigen. Dann ein Stoß, ein Bumm und das Schiff geht unter. Schnitt. Vor der amerikanischen Küste. Eine ruhige Nacht. Ein Matrose bemerkt etwas im Wasser. Ein Brett, ein Wal. Es bewegt sich auf das Schiff zu. Alle Mann an Deck, klar Schiff zum Gefecht. Feuer! Das Ding verschwindet. Ist es weg? Kein Stoß, nur ein Bumm. Und das Schiff geht unter. Es war kein Ungeheuer und kein Wal. Beide Male handelte es sich um U-Boote. Im ersten Fall um die berühmte Nautilus aus Jules Vernes Roman 20.000 Meilen unter dem Meer. Im zweiten um eine wahre Begebenheit aus dem amerikanischen Bürgerkrieg. Fortbewegung unter Wasser regt die Fantasie der Menschen von jeher an. Und so sind auch U-Boote von einem Hauch Mysterium umgeben. Vieles um sie herum ist Geheimnis. Ihre Anzahl, die Details ihrer Technik, die zahlreichen Fälle von unerklärlichem Verschwinden. Dem Betrachter drängen sich abgründige Zusammenhänge auf. Die Tiefsee als Symbol der Psyche, wo sich unter der Oberfläche unsichtbare Ungeheuer verbergen und machtvoll wirken. Stille, zerstörerische Urkräfte. Ein Stoß, ein Bumm und etwas geht unter. Fazit? Bei U-Booten weiß man es nie so genau. Im kollektiven Bewusstsein waren sie schon länger präsent. Die ersten technischen Pläne skizziert der Italiener Guido di Vigevano im 13. Jahrhundert. Ein Tauchboot, das sich, seiner Form nach, gar nicht wesentlich von neuzeitlichen Modellen unterscheidet. Ein Rugbyball, an dem außen vier Fässchen angebracht sind, vermutlich mit Luft gefüllt. Durch den Schiffskörper verlaufen zwei Stangen mit Kurbelfunktion, die in kleinen Propellern enden. Die Mannschaft kurbelt, die Propeller drehen sich im Wasser, das Gefährt bewegt sich. Das erste manövrierfähige Unterwasserfahrzeug trat seine Jungfernfahrt erst im 17. Jahrhundert an. Das Holzboot des Holländers Cornelius Drebbel war mit Leder überzogen und bewegte sich knapp unter der Wasseroberfläche. Es sah aus wie ein dicker Walfisch und wurde von 8 Ruderpaaren angetrieben. Menschenkraft, versteht sich. Alles nur Spielereien. Was bringt schon ein Boot, das gerade mal eben unter der Oberfläche schwimmt, von Segeln oder Rudern fortbewegt und für alle sichtbar ist? Dafür lässt sich kein praktischer Nutzen ersehen. Denn wo liegt der praktische Nutzen? Natürlich vor allem in der Kriegsführung, wie das ambitionierte Politiker schnell verstanden haben. Das erste unter diesem Gesichtspunkt interessante Unterwasserfahrzeug wurde 1776 vom Amerikaner David Bushnell gebaut. Turtle, die Schildkröte. Sie sollte unbemerkt Sprengsätze an gegnerischen Schiffen anbringen und sie versenken. Die Turtle war 2,5 Meter lang, 2 Meter hoch und 1 Meter breit und bot gerade mal Platz für einen Mann. Beim Tauchen wurde Wasser in den Rumpf eingelassen. Zum Auftauchen musste es per Hand wieder hinausgepumpt werden. 7. September 1776. Sergeant Ezra Lee soll sich mit der Turtle an die stolze Igel der britischen Marine heranschleichen und sie versenken. Womit die Planer nicht gerechnet haben, der Schiffsrumpf besteht aus Metall, da haftet das Ding nicht. Unternehmen abgebrochen. Die erste gelungene Unterwasseroperation war die anfangs zitierte im amerikanischen Bürgerkrieg. 1864 versenkte die Hanley, das U-Boot der Südstaatler, das Dampfsegelschiff Housatonic. Mit Hilfe einer langen Stange wurde die Sprengladung an den Schiffskörper gedrückt. Kein Stoß, nur ein Bumm. Und das Schiff ging unter. Und danach auch die Angreifer. Im Jahr 2000 konnte die Hanley geborgen werden. Darin fand man die Leichen der achtköpfigen Besatzung. Vermutlich hatte die Druckwelle der Explosion ihre Lungen zerfetzt. Seit dem 19. Jahrhundert machte die Technik eine rasante Entwicklung durch. Ungefährlich ist die Fahrt unter Wasser aber deshalb nicht geworden. Ja, das U-Boot-Fahren an sich ist ja schon nicht ungefährlich. Und man muss sich einfach immer den Gefahren des U-Boot-Fahrens gegenwärtig sein. Das ist sogar bei Überwasserfahrt, da bietet das U-Boot so eine schmale Silhouette, dass andere das Boot gar nicht richtig einschätzen können. Das heißt, welchen Lagewinkel es hat, welchen Kurs es fährt. Sagt Ex-U-Boot-Kommandant Jürgen Weber. In den 10 Jahren seiner Dienstzeit hat er viel erlebt und kennt alle Gefahren. Die rühren nicht von Riesenkraken her wie bei Jules Verne und nicht von Wasserbomben wie im Krieg. Sie haben meist banale Ursachen wie einen Kabelschmorbrand oder Unvorhergesehenes beim Auftauchen. Die ganz große Gefahr beim U-Boot ist eigentlich immer das, wenn das U-Boot von Tauchfahrt, sagen wir mal von 80 Meter oder 100 Meter, das war unsere Betriebstauchtiefe, auf Seerohrtiefe geht. Dann kann es immer mal sein, dass wir mit der passiven Sonaranlage, mit der wir die Umgebungsgeräusche hören, dass man da irgendwas überhört oder das ist ein großes Schiff, wo wir das Geräusch nicht hören können, weil es direkt auf uns zukommt und der große Schiffskörper den Schraubengeräusch abdeckt. Das Problem ist, sowohl für Schiffe als auch für getauchte U-Boote, die Ortung eines anderen Fahrzeugs. Dies geschieht über die akustischen Signale, die ein Boot aussendet. Jürgen Weber. Geortet werden können U-Boote, wenn sie auf Tiefe sind, also keine Ausfahrgeräte zeigen, keine Seerohr, keine Antenne, kein gar nichts, können sie auf Tiefe nur geortet werden über Sonaranlagen, sehr gute passive oder eben diese aktiven, die man aus dem Film kennt mit dem Ping. Große Gefahr droht durch eine Kollision. Es gibt mehrere Möglichkeiten, warum ein getauchtes Boot ein anderes Fahrzeug nicht erfassen bzw. von ihm nicht erfasst werden kann. Mir ist sowas natürlich auch mal passiert. Das war am 1. April, war wirklich kein Scherz, 1987. Da sind wir auf Seerohrtiefe gegangen. Wir wussten, dass da ein vermutlich Fischereifahrzeug in der Nähe war. Und das war an unserer Backbordseite, also unserer linken Seite, und wanderte so mit der Peilung nach links aus. Dann sind wir auf Seerohrtiefe gegangen und ich hatte den Wachoffizier ans Seerohr gestellt. Und er schrie dann nur dieses berühmte Wort mit SCH und schnell auf 40 Meter gehen. Dieses Schiff hat in dem Moment, wo wir von 30 Meter auf 10 Meter Seerohrtiefe gingen, den Kurs geändert und war direkt auf uns zugekommen. Da hatte ich dann nachher ein Seerohr, was um 90 Grad abgeknickt war. Dann ist er mit seiner Schraube noch bei uns in den Turm gekommen, hat dort auch noch ein Gerät kaputt gehauen. Jetzt lacht er darüber. Doch dann gesteht der ehemalige Kommandant Weber, dass er sich diesen Vorfall bis heute nicht verzeihen kann. Obwohl niemand wirklich einen Fehler beging, hätte die Sache Menschenleben kosten können. Und? Der Kommandant ist immer verantwortlich. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, mit der zunehmenden Bedeutung von U-Booten als Kriegswaffe, schrieben Frankreich, Spanien und die USA Wettbewerbe aus, um neue Antriebsarten zu testen. Petroleum, Benzin oder von Kohlensäure betriebene Motoren und vor allem Dampfmaschinen wurden in Betrieb genommen. Schließlich setzte sich die bis dahin beste Erfindung durch, der Dieselmotor, zum ersten Mal 1904 von der französischen Marine verwendet. Im Ersten Weltkrieg griffen die deutschen U-Boote, damals immer aufgetaucht, die Geschütze waren an Deck montiert, Handelsschiffe an und versenkten sie. Das Abtauchen diente ihnen lediglich zur Flucht vor Verfolgung, denn sie konnten unter Wasser nicht geortet werden. Den größten Erfolg vermeldete die SMU-9 gleich zu Beginn des Krieges. Am 21. September 1914 versenkte sie einen ganzen britischen Blockadeverband aus 3 Panzerkreuzern. Vom Erfolg angespornt wurde Deutschland bald zum größten Hersteller von U-Booten. Der sogenannte uneingeschränkte U-Boot-Krieg war denn auch eine der großen, freilich vergeblichen Hoffnungen der Deutschen. Nach dem Krieg verbot ihnen der Versailler Vertrag die weitere Produktion. Doch auch die Siegermächte bauten keine Tauchfahrzeuge. Sie maßen ihnen keinen großen taktischen Wert bei. Ein verhängnisvoller Fehler. Im Zweiten Weltkrieg sollten U-Boote schließlich zum nahezu kriegsentscheidenden Faktor werden. Zu Beginn des Krieges besaß Deutschland zwar nur 57 davon, doch richteten sie beträchtlichen Schaden an. Sie versenkten Fracht- und Handelsschiffe in großer Zahl und brachten damit allmählich fast die gesamte Versorgung des britischen Inselstaates zum Erliegen. Hitler ließ immer mehr U-Boote bauen. Sie wurden zum Schrecken der Meere. Das Einzige, wovor er im Krieg wirklich Angst gehabt habe, war die U-Boot-Gefahr, schrieb Winston Churchill in seinen Memoiren. Das änderte sich erst 1943, als die Briten effektivere Radarsysteme einsetzten, um vor allem nachts aufgetauchte Boote aufzuspüren und als sie das Ortungssystem ASTIC verbessert hatten. ASTIC war ein Vorläufer des Sonars und ortete getauchte U-Boote, die dann mit Wasserbomben zerstört werden konnten. Die Schlacht auf und unter See tobte. Tausende von Menschen, Seeleute und Passagiere kamen ums Leben. Auch nach Kriegsende ließ das Interesse an der Weiterentwicklung nicht nach. Immer schneller, immer tiefer, immer längere Tauchzeiten, hieß die Devise. Der Nuklearantrieb wurde entwickelt. Damit konnten gleich mehrere bis dato geltende Kapazitätsgrenzen durchbrochen werden. Die amerikanische USS Nautilus, benannt nach Jules Vernes fiktionalem Gefährt, fuhr 1958 unter dem Nordpol durch. Und bald danach tauchte das in Italien gebaute Forschungs-U-Boot Triest auf knapp 11.000 Meter hinab, zum zweittiefsten Punkt der Erde. Heute erreichen die kleinen Batiskafen, wie die Forschungsgeräte heißen, bereits jeden Punkt auf dem Grund der Ozeane. Doch die wichtigste Frage aus militärischer Sicht blieb stets: Wie lasse ich mein U-Boot verschwinden? Je größer das Ding, umso mehr Geräusche gibt es von sich und ist also auch umso leichter zu orten. Wie kann es also leiser werden? Eine Menge technischer Neuerungen folgten. Form und Material sowie Dämmung der Schiffskörper wurden optimiert. Manche Boote bekamen eine 4 mm dicke Gummischicht übergezogen, wodurch die Schallrückstrahlung auf ein Minimum reduziert wurde. Andere U-Boot-Klassen wurden aus einem nicht magnetisierbaren Stahl gebaut, was die Ortung durch die Erfassung der vom U-Boot erzeugten Verzerrung des Erdmagnetfeldes so gut wie unmöglich machte. Für normale Menschen mit gesundem Klaustrophobiepotenzial ist so ein schwimmender Sarg schon beklemmend genug. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich brisante Situationen vorzustellen. Es muss ja nicht gleich ein Torpedo explodieren, es genügt Wassereinbruch oder ein kleiner Brand, der zu spät entdeckt wird. Jürgen Weber? Kleines Feuer im Schiff oder sowas, das haben wohl viele von uns schon erlebt. Und dann geht's auch ganz, ganz schnell, dann ist das ganze Boot verqualmt. Und die Gefahr ist eben, dass diese giftigen Gase, die dabei entstehen, dass die in die Atemluft mit reinkommen. Aber wir hatten immer früher einen Tauchretter, den hätten wir beatmen können. Dann haben wir in den 80er Jahren schon eine Notluftanlage bekommen, die ging durchs ganze Boot. Und da hat man alle 30 Zentimeter die Möglichkeit gehabt, sich mit einem Atemgerät anzuschließen. Wenn sie auch geheimnisumweht sind, U-Boot-Unfälle, zumindest die meisten, lassen sich nicht verheimlichen. Und je besser die U-Boote, desto schlimmer die Unfälle. Eine spektakuläre Katastrophe widerfuhr der argentinischen San Juan, die 2017 spurlos im Südatlantik verschwand. Ihr Schicksal ist ungeklärt, wie bei vielen U-Boot-Havarien. Erstaunlich viele. Zum Beispiel: Bei einem Tieftauchversuch im Atlantik zerbrach 1963 die USS Thresher in 6 Teile. Kein Mensch weiß warum. 1968 verschwand während einer Übung die französische Minerva im Mittelmeer mit 52 Menschen an Bord. Im gleichen Jahr explodierte etwas in der sowjetischen K-129. 86 Mann starben. Ebenfalls 1968 verschwand die USS Scorpion. Unfallursache ungeklärt. 1970 verschwand die Eurydike der Franzosen bei Saint-Tropez auf mysteriöse Weise. 57 Leute starben. Das Riesending Kursk der russischen Marine erregte im Jahr 2000 weltweit Aufsehen. Trotz internationaler Hilfsangebote wurde die Rettungsaktion so lange verzögert, bis alle Seeleute, auch die, die vorerst überleben konnten, starben. Aber nochmals zurück ins Jahr 1968. Überhaupt ein Unglücksjahr für U-Boote, und Unglückszeichen jeder Art sind in der Seefahrt verhängnisvoll. Richtig gruselig wird es, wenn sich der Aberglaube mal zu bestätigen scheint. 1968 verschwand auch das israelische U-Boot Dakar im Mittelmeer. Die israelische Armee gibt die Suche nach ihren Soldaten, ob lebendig oder tot, nie auf. Und so wurde jahrzehntelang nach der Dakar gesucht. Amerikanische Experten wurden hinzugezogen, unter ihnen auch Tom Detweiler, der an der Entdeckung des Titanic-Wracks beteiligt war. Und das verschollene U-Boot wurde nach 31 Jahren tatsächlich gefunden. Die Unglücksursache war wug Wassereintritt im Bug. Das Boot kippte nach vorn und sank so schnell, dass es implodierte. Nun lag es 3000 Meter tief am Meeresboden. Das Gruselige dabei? Bevor es an die Israelis verkauft wurde, diente das Boot über 20 Jahre lang der britischen Marine unter dem Namen Totem. Und weil es so hieß, wurde beim Auslaufen und bei der Rückkehr jedes Mal ein Totempfahl am Turm angebracht, ein holzgeschnitztes Teil nach Art der kanadischen Cowetzen-Indianer, versehen mit den Idolen Donnervogel, Grizzlybär, Killerwal und Feuergott. Sie sollten das Boot beschützen. Als die Israelis es kauften, tauften sie das U-Boot um und entfernten das Totem. Wie das Tauchen funktioniert, weiß man ja. Wassertanks werden geflutet, das Schiff wird schwerer, bis es die Dichte des Wassers erreicht. Dann schwebt es und kann sich vorwärts bewegen. Militärische U-Boote können fast bis zu 1000 Meter tief tauchen. Einige russische Modelle sollen es auf 1200 Meter gebracht haben. Will das Boot wieder an die Oberfläche, werden die Tanks mit Pressluft gefüllt. Normalerweise geschieht das allmählich. Doch gibt es Notsituationen, die ein schnelles Auftauchen erfordern. Dann bläst das Boot rasch sämtliche Zellen mit der gesamten Druckluft an, wodurch der Auftrieb so groß wird, dass das Ding buchstäblich aus dem Wasser schießt. Ein spektakuläres Schauspiel, das auch im alten Kultfilm Jagd auf Roter Oktober mit Sean Connery effektvoll in Szene gesetzt wurde. Der Hollywood-Streifen aus dem Jahr 1990, basierend auf einem Bestseller von Tom Clancy, löste seinerzeit einen U-Boot-Hype aus. Ein ungarischer Taxifahrer war so beeindruckt, dass er seine Wohnung verkaufte, in eine Hütte am Stadtrand zog und mit Hilfe des ungarischen Militärs ein kleines Tauchboot baute. Damit wollte er die Welt umrunden. Mann und Boot kamen bis nach Hamburg, doch aus der weiteren Reise wurde nichts. Zum Glück für ihn, möchte man vermuten. Bis heute gibt es Abenteurer in aller Welt, die sich an selbstgebauten Klein-U-Booten versuchen. Jagd auf Roter Oktober thematisierte auch eine geheimnisvolle Neuentwicklung der russischen Marine, Raupe genannt. Ein magnetohydrodynamischer Antrieb, der das gigantische U-Boot unhörbar macht. Ob es die Raupe wirklich gibt oder ob sie eher in den Bereich der Belletristik gehört, ist unklar. Aber wie gesagt, bei U-Booten weiß man es nie so genau. Vorbild für das titelgebende Boot des Roten Oktober war das größte U-Boot, das je gebaut wurde. Die russische Projekt 941, NATO-Bezeichnung Taifun-Klasse, 1996 bereits wieder aus dem Betrieb genommen. Sie war 173 Meter lang, mehr als die doppelte Länge einer Boeing 747, verdrängte bei Tauchfahrt 48.000 Tonnen Wasser und bot Platz für 160 Besatzungsmitglieder, die auch über einen begrünten Fitnessraum, über Solarium, Sauna und Tauchbecken verfügten. Durch den Nuklearantrieb konnte der Gigant praktisch unendlich weit schwimmen. Seine Einsatzbereitschaft beschränkte sich nur deshalb auf 120 Tage, weil nicht mehr Raum für die Verpflegung der Mannschaft vorhanden war. Wenn sich U-Boote jagen, müssen sie das geschickt anstellen. Die Amerikaner pflegten feindlichen Booten dicht in deren Kielwasser zu folgen, um unbemerkt zu bleiben. Denn hinter jedem Schiff befindet sich ein tauber Bereich, wo die eigenen Schraubengeräusche alles andere überdecken. Ein ehemaliger amerikanischer Kommandant beschrieb diese Verfolgung als launigen Reigen. Mal ging es hinauf, mal ganz tief hinunter. Und 2.000-6.000 Tonnen Schiffe umkreisten sich in einem lustigen Tanz. Die sowjetische Marine wehrte sich nämlich mit dem Manöver Irrer Iwan, eine Bezeichnung der US Navy für den Trick. Das Boot vollzog ein plötzliches Wendemanöver im engen Winkel, um das Gebiet hinter sich abzuhören. Nicht ungefährlich, denn ist der Verfolger zu nah oder reagiert nicht schnell genug, kann es zur Kollision kommen. Und bei manchem Irren Iwan kam es auch zum Zusammenstoß. Aber Schluss jetzt mit dem Thema U-Boot als Kriegsgerät. Schließen wir lieber mit Kommandant Webers schönstem Geburtstag. Vor der Azoreninsel Piku liegt seit dem Zweiten Weltkrieg die 1942 versenkte U-581. Die auf den Azoren lebenden Forscher Kirsten und Joachim Jakobsen fanden das Wrack 2016 mit ihrem Batiskafen, dem Forschungs-U-Boot Lula 1000. Jürgen Weber wurde eingeladen, mit Jakobsen zum gesunkenen U-Boot hinabzutauchen. Auf der Insel angekommen, muss Weber jedoch samt seinem Gastgeber wegen schlechten Wetters tagelang auf den Tauchgang warten. Endlich beruhigt sich die See ein wenig und die beiden können starten. Ausgerechnet an Jürgen Webers Geburtstag. Die Lula 1000 ist zugelassen bis 1000 Meter Tauchtiefe. Hat vorne eine 14 cm Plexiglaskuppel, sodass man nach draußen gucken kann. Für einen U-Boot-Fahrer wie mich was völlig Neues. Und dann sind wir bestimmt, ne, dreiviertel Stunde haben wir gebraucht, bis wir dann auf 870 Meter waren. Und dann sagt er, wir machen kurz eine Pause. Und da hat er sich mit dem Boot auf Grund gelegt, auf 874,5 Meter. Ich habe immer den Tiefenmesser im Auge gehabt, weil ich noch nie so tief war. Davor war ich mal 360 Meter mit der San Juan, mit dem Argentinier. Das war mein Rekord bis dahin. Aber 874,5 ist nicht zu schlagen für mich. Ja, und dann sagte er, du kannst dich vorne rechts hinsetzen auf meinen Platz. Was soll das denn? Naja, gern. Kann ich noch besser sehen? Dann kam er von hinten mit einer Geburtstagstorte an und sang Happy Birthday to you. Das war mein tollster Geburtstag bis jetzt. Sie hörten eine Radio-Wissen-Sendung über die Geschichte des U-Boots. Katalin Fischer hat erzählt, wie und warum der Mensch ausgerechnet unter Wasser mobil werden wollte. Es sprachen Katja Amberger und Andreas Neumann. Ton und Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Regie Sabine Kienhöfer. Die Redaktion hatte Thomas Morawetz.